sagt mir, Heroin sei das beste High, das ich je hatte. Sie haben gelogen. Anscheißen. Anscheißen. Sag Nein zu Drogen.